wo finden sich die? Ja. 30, 50. Danke. Die Kästchen sind dort hinten unter dem Dach bei diesen orangen Pfosten. Okay, danke sehr. Wunderbar. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Zwei Eis.